Die koreanische zentrale Nachrichtenagentur veröffentlichte am 31. August einen ausführlichen Bericht darüber, dass der 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung als ein großes Festival des jugendstarken Landes von Baekdusan begangen wurde. Darin hieß es, in Widerspiegelung des Wunsches aller Jugendlichen wurde im Kongress der Jugendverband nach den großen Staatsführern Koreas in den kim-il-sungistisch-kim-jong-ilistischen Jugendverband umbenannt und ein großes unvergängliches Programm für die Einleitung der größten Blütezeit der koreanischen Jugendbewegung vorgelegt. Der Kongress war ein großes bedeutsames Treffen der Jugendavantgarde, in dem ein historischer Meilenstein für die Umgestaltung des ganzen Jugendverbandes getreu dem Kim-il-sungismus, Kim-jong-ilismus gelegt wurde. Der 9. Kongress des Sozialistischen Jugendverbandes Kim Il-sung wurde als großes sieg- und ruhmreiches Treffen und Jugendfestival großartig gefeiert. Es ist eine glänzende Frucht der edlen Politik des Genossen Kim Jong-un für Bevorzugung der Jugend und für Liebe zu ihr. Er pflegt zu sagen, dass er die Sterne vom Himmel holen und diese den Jugendlichen verleihen möchte und bevorzugte die Jugendlichen, so dass die ganze Welt sie beneidet.